you wanna, I'll be what you wanna. I've been here a thousand times. Hey, falling for another, I don't even bother. I could do it all my life. So tell me if you wanna, cause I got this feeling. I wanna hear you say it, cause I can't believe it. With every touch of you, it's like I've started dreaming. Guess heaven's not that far away. La la la, you're breaking me. La la la, la la la, you're breaking me. La la la, la la la, you're breaking me. La la la, la la la, I'm just riding, dancing around to the rhythm. siento una. So wie Dealer, Bretter nimmt Camaro mit 300 km/h. Copy Samblatt, sehen wie Dalila. Ich schlag Großfamilien und das Eltern an. Wir sind Stars, aber ticken so wie Dealer. Bretter nimmt Camaro mit 300 km/h. Copy Samblatt, sehen wie Dalila. Freut das Set in der Siedlung. Treff mich mit den Kumpen vor der Auto. Der Anzug ist von Chassis, Bretter, du siehst du. Und holst die Flow. Er denkt, er kann mehr spielen, weil er Body hat. Aber ich hab Macker drauf als mein Bodyguard. Russische Spezial in der Stadt, ich Stalingrad. Weil sie denken, dieser Okro ist ein Alligator. Wir schaden Großfamilien aus der Kammer. Wir sind Stars, aber ticken so wie Dila. Bretter mit Kamera mit 300 km/h. Copy Samba, zähl wieder Dila. Wir schaden Großfamilien aus der Kammer. I'm all the way up.

till I can get my satisfaction. Push me and then just touch me till I can get my satisfaction. Push me and then just touch me till I can get my satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. We'll be right back.

Staub an uns, so wie du an mir glaubst. Ich schalte das aus, will dich nur noch einmal sehen. Ich bau dir ein Haus aus Blut und aus deinem Sehen. Doch Trauer, kein Geschlecht mit dir oder alleine gehen. Yo, what's up? Motherfucker. Ins 5-Sterne-Hotel, hau meine Bitch weg in der Prezi Suite. Bitch weg in der Prezi Suite. Smoke und no Gas, nein, ich brauch keine Pillis, denn die Scheiße, die macht dich depressiv. Meine Bitch ruft an der Rezeption an und fragt abgefuckt, ob es hier WLAN gibt. Sie ist eine Self-Aid-Woman, bei ihr macht jedes Wochenende der Gipfel ab. Tracky ins 5-Sterne-Hotel, hau meine Bitch weg in der Prezi Suite. Smoke no Gas, nein, ich pop keine Pillis, denn die Scheiße, die macht dich depressiv. Meine Bitch ruft an der Rezeption an und fragt abgefuckt, ob es ihr WLAN gibt. Sie ist eine Self-Aid-Woman, bei ihr macht jedes Wochenende der Geldzähler-Pie. Meine Bitch weiß, dass sie ein Playboy liebt. We'll be right back. Wait a minute. How'd that motherfucking beat go again? When we call it love, call it.